Hörverstehen, Teil 1. Nachrichten. Bei Bauarbeiten wurde in der Innenstadt ein metallenes Objekt im Boden gefunden. Nach genauer Untersuchung gab die Polizei an, dass es sich bei dem Gegenstand nicht um eine Bombe handle, sondern um eine kleine Metallkiste. Der Polizeisprecher erklärte, dass sich in der Kiste Dokumente aus dem Jahr 1943 befänden, aus denen hervorgehe, wo die im Krieg verschwundene Glocke der örtlichen Kirche versteckt worden sei. Dadurch, dass das Papier allerdings schon sehr beschädigt und nicht mehr vollständig lesbar sei, könne der genaue Ort leider nicht mehr entschlüsselt werden und bleibe daher ein Geheimnis. Existenzgründer können sich ab Sommer über mehr staatliche Starthilfen freuen. Wie der Berliner Senat gestern beschloss, sollen neue Berliner Start-up-Unternehmen ab dem 1.7. mehr finanzielle Unterstützung bekommen. Die Finanzsenatorin erklärte hierzu, dass es aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage für Kleinunternehmen immer schwieriger geworden sei, länger als 3 Jahre zu bestehen. Die Finanzhilfe sollten Start-up-Unternehmen ab 3 Angestellten bekommen und sie müsse nicht zurückgezahlt werden. Über weitere Hilfspakete für kleinere Start-ups mit weniger als 3 Personen werde im Herbst neu diskutiert. Zum Tag der Erde am kommenden Samstag werden in der Innenstadt wieder mehrere tausend Besucherinnen und Besucher erwartet. Wie die Veranstalterin Sabine Rosenblatt erklärte, gebe es ganztägig ein Programm für Groß und Klein mit zahlreichen Attraktionen rund um das Thema Umwelt. Besonders stolz sei sie, dass auch das Umweltbundesamt vertreten sei. Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden den kleinen Besuchern spielerisch das Konzept des ökologischen Fußabdrucks erklären. Aber natürlich seien Interessierte jeden Alters eingeladen, an diesem Workshop teilzunehmen. Für das leibliche Wohl sei ebenfalls, wie jedes Jahr, bestens gesorgt. Gestern lief bundesweit der Film an, auf den wir alle gewartet haben. Das Land, in dem wir lebten. Dennis Blechner untersucht in seinem neuesten Werk die Beziehung von Immigrantinnen und Immigranten zu ihrem Heimatland, nachdem sie nach Jahren wieder dorthin zurückgekehrt sind. Der Film zeigt das Leben der Hauptfiguren Alice und Giulio Romoli, wie sie in den 60er Jahren nach München kamen und dann nach 50 Jahren Deutschland den Rücken kehrten, um dem Heimatgefühl zu folgen. Mit viel Gespür für Details und Atmosphäre gelingt Blechner ein überzeugendes und sensibles Familienporträt. Eine Überraschung der besonderen Art erwartete gestern das Publikum der Lesebühne Auslese. Nachdem die beliebte Autorin der Gruppe, Lisa Wörle, erkrankt war, wurde sie von einem Überraschungsgast vertreten. Die bekannte Kinoschauspielerin und gute Freundin der Autorin, Maike Hakatsch, las aus Wörles neuem Liebesroman. Nach der Reaktion des Publikums zu urteilen, könnte dieser in örtlichen Buchhandlungen ein Bestseller werden. Nach langen Umbauarbeiten feiert das Historische Museum am Sonntag seine Wiedereröffnung. Von 10 bis 18 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Lesungen und Videovorführungen. Mit Hilfe von Virtual Reality-Brillen können die Besucherinnen und Besucher sogar in die Geschichte eintauchen. Anlässlich der Wiedereröffnung lockt das Museum in den ersten 4 Wochen mit günstigeren Preisen. Alle ab 18 Jahren zahlen die Hälfte. Kinder und Jugendliche zahlen nichts. Erst ab dem 2. Monat gelten wieder die üblichen Tarife.